Andacht vom 22. Februar 2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Unsere Schuld. Ich bin heute früh mit einem interessanten Gedanken aufgewacht. Ich wachte auf mit einem Bibelvers, der mir sehr vertraut ist. Er steht in Römer 13. Ich wachte auf und dachte darüber nach, dann studierte und meditierte ich ihn. Es ist Vers 8 und ich lese aus der Passion-Übersetzung vor. Seid niemandem irgendetwas schuldig. Au, au. Hast du Schulden? Paulus sagt, schulde niemandem irgendetwas. Paulus drückt also, einfach gesagt, aus, dass Christen keine Schulden haben sollen. Und tatsächlich stellen mehrere Bibelstellen klar, dass es nicht gut ist, Schulden zu machen. Da steht, dass derjenige, der sich von einem anderen etwas ausleiht, der Sklave dessen ist, der verleiht. Und wir sollten keine Sklaven sein, außer die Sklaven Jesu Christi. Doch das ist nicht der Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Es ist aber dennoch ein Gedanke, über den ihr nachdenken solltet. Es ist sehr interessant, dass Paulus nicht über Geld und Schuldnersein redet. Er spricht zwar dieses Hauptthema an, aber er fügt an, dass es eine Schuld gibt, die wir alle haben. Ich schaute mir das heute früh in unterschiedlichen Versionen und im Griechischen an. Es ist wirklich sehr interessant. Ich mag, wie die Passion-Übersetzung es beschreibt, und ich finde gut, wie es durch die griechische Grammatik ausgedrückt wird. Seid niemandem irgendetwas schuldig, außer eure noch ausstehende Schuld, einander ausdauernd zu lieben. Das bedeutet, dass wir eine ununterbrochene Schuld haben, einander zu lieben. Paulus drückt also im Original sehr deutlich aus, dass wir keine Schulden haben sollten, dass es aber eine Schuld gibt, die noch aussteht und die wir alle immer haben. Jemand schickte mir diese Woche eine Frage. Diese Frau war sehr verwirrt. Sie schrieb, dass sie mehrere Male von mir gehört hatte, dass ich die Mirror Bible mag. Sie meinte, der Mann, der diese Bibel geschrieben habe, habe ja nicht wirklich die Bibel übersetzt, sondern viel Erkenntnis aus der griechischen oder hebräischen Sprache mit hineingelegt. Außerdem glaube er nicht an die Hölle, wie wir das tun. Diese Frau befand sich deshalb in einer Krise. Ich verstehe nicht, warum das ein Problem sein kann. Die Wahrheit ist, dass wir kein originales Manuskript der Bibel haben. Es gibt mehr als 30 Manuskripte. Welches davon mag das früheste sein? Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, deshalb müssen wir uns der Bibel auf unterschiedliche Weisen annähern. Deshalb nutze ich die Passion-Übersetzung, aber ebenso die New King James Version oder die Mirror Study Bible. Ich schaue im Griechischen und im Hebräischen nach. Ich bin der Überzeugung, dass man eine Menge übersieht und versäumt, wenn man nur eine Bibelübersetzung nutzt. Wir müssen aufhören, faule Christen zu sein. Wir müssen studieren. Es war ein Einwurf von Reinhard. Im Griechischen ist das sehr klar dargestellt. Nehmt eure ausstehende Schuld an. Das bedeutet, diese Schuld ist noch nicht bezahlt. Wenn eine Schuld noch aussteht, ist sie nicht bezahlt. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, hast du eine Schuld. Denk darüber nach. Paulus sagt, dass du eine Schuld hast, die nicht bezahlt sein wird, bis du im Himmel bist. Du wachst also mit einer Schuld auf, du lebst mit dieser Schuld und du gehst damit ins Bett. Diese Schuld ist, einander ununterbrochen zu lieben. Ununterbrochen, ausnahmslos. Wie ihr vermutlich wisst, gibt es im Griechischen einige Wörter für lieben. Es gibt eine Liebe, die Freundschaft ausdrückt. Es gibt eine Eros-Liebe, das ist eine sehr schlechte Liebe. Im griechischen Original hat dieses Wort für Liebe nichts mit Sexualität zu tun. Das kam erst viel später. Irgendwann war Eros jedoch mit Sexualität verknüpft. Das Neue Testament spricht über die Sexualität zwischen Mann und Frau. Doch da wird nie das Wort Eros benutzt. Der Grund, warum dieses Wort nicht benutzt wird, ist unbekannt. Aber ich vermute, dass die Autoren des Neuen Testaments wussten, dass diese Eros-Liebe so schlecht ist, dass sie das Wort nicht benutzen wollten. Die meisten Christen denken, Eros hat mit Sexualität zu tun. Doch diese Bedeutung hatte dieses Wort zunächst nicht. Im Original bedeutet dieses Wort: Ich tue etwas für dich, damit ich etwas von dir zurückbekomme. Leben nicht viele von uns genau so? Ich tue etwas für jemanden, aber ich erwarte etwas zurück. Ich hatte erst kürzlich das Bedürfnis, eine große Summe Geld weiterzuschenken an einen Menschen, der nicht irgendwie tiefer mit mir verbunden ist. Ich hatte einfach das Bedürfnis, das zu tun, denn es gab da eine besondere Notlage. Dieser Mann sagte etwas zu mir, das mich wirklich zum Nachdenken brachte. Er sagte: Ich schulde dir etwas. Er wusste, dass er das Geld nie zurückzahlen würde können, aber er sagte: Ich schulde dir etwas. Wenn du etwas brauchst, melde dich. Ich antwortete: Nein, du schuldest mir überhaupt nichts für das, was ich dir gegeben habe. Das wäre ziemlich schrecklich. Selbst Jesus sagte: Wenn ihr etwas verleiht, erwartet es nicht zurück. Deshalb werde ich kein Geld verleihen, auch keiner Bank, also nicht dem System dieser Welt, an dem wir ja gar keinen Anteil haben sollen. Und wenn Christen zu mir kommen und mich fragen, ob ich ihnen Geld leihen könne, antworte ich: Nein, ich leihe niemandem etwas. Ich gebe oder ich gebe nicht. So einfach ist das. Aber für uns ist es so natürlich, etwas zu geben und dafür etwas zurückzuerwarten. Doch die Bibel sagt, das ist nicht gut für uns. Ich sage euch warum. Es ist genau das Gegenteil dessen, wie wir leben sollen. Denkt darüber nach. Es gibt so viele Christen, die sich beschweren. Ich habe ihm etwas geliehen und es nicht zurückerhalten. Hey, das ist dein Problem. Warum verleihst du überhaupt etwas? Jesus sagte, wir sollen das nicht tun. Das wurde für uns so eine Gewohnheit, dass wir nicht einmal denken, dass das falsch ist. Ich gebe jemandem etwas, zum Beispiel tue ich jemandem einen Gefallen und dann erwarte ich, dass der andere mir auch einen Gefallen tut. Deshalb mag ich das Wort für Danke im Portugiesischen nicht so besonders, denn es drückt aus, dass mir jetzt jemand verpflichtet ist. Verpflichtet zu was? Wir haben die Schuld, einander zu lieben, aber nicht die Verpflichtung, jemandem etwas geben zu müssen. Das Wort, das Paulus hier benutzt, ist das Wort Agape. Es ist ein Nomen und ein Verb. Wortwörtlich sagt Paulus: Ihr habt eine andauernde Schuld, die nie bezahlt sein wird. Diese unendliche Schuld ist, allen Personen, denen ihr begegnet, Agape entgegenzubringen. Warum ist das eine andauernde Schuld? Im Griechischen ist dieses Wort in der Gegenwart und in aktiver Form geschrieben. Paulus schreibt nicht: Vergesst nicht, die Menschen zu lieben. Es ist also nicht so, dass du aufstehst und dir dann denkst: Ah ja, ich darf nicht vergessen, dass ich heute irgendwann jemanden lieben muss. Es steht in der Gegenwart. Wann ist Gegenwart? Jetzt. Genau jetzt und in einer Minute wieder und später auch. Die Gegenwartsform meinte also immer. Deshalb ist diese Schuld andauernd. Und diese Agape-Liebe bedeutet, dass man nie etwas dafür zurückerwartet. Wenn du also jemanden liebst oder ihm etwas Gutes tust und wenn du in deinem Herzen irgendwo ein Motiv dafür hast und etwas für dein Verhalten zurückerwartest, hast du deine Schuld nicht bezahlt. Agape kannst du in 1. Korinther 13 studieren. Ich hatte letzte Woche eine Besprechung mit meinem Team aus Europa. Sie sagten: Reinhard, ich habe nie jemanden getroffen, der so geduldig ist wie du. Das ist meine Schuld. Die erste Eigenschaft der Liebe ist Geduld. Das Wunderbare dabei ist, dass diese Schuld dauernd Gegenwart ist. Daher ist es eine Schuld, die nie abgezahlt ist. Daran müsst ihr immer denken. Gott erinnert uns also den ganzen Tag daran, dass wir die Menschen so lieben sollen, wie er uns liebt. Ich liebe es, wie Paulus den nächsten Gedanken ausdrückt. Denn diejenigen, die zu lieben lernen, haben jede Bedingung des Herrn erfüllt. Als ich den neuen Bund verstand und auch predigte, gab es einen Punkt, über den ich sehr viel nachdenken und studieren musste. Das sind die 10 Gebote. Ich denke, niemand von uns denkt, dass er die 613 Gesetze erfüllen muss, die Gott seinem Volk gegeben hat. Es gibt Leute, die ein paar Gesetze herausgreifen und meinen, die müssten wir erfüllen, während andere Gesetze nicht für uns gelten. Es gibt viele Gesetze, die heutzutage auch keinen Sinn mehr machen würden. Wisst ihr, die 7-Tages-Adventisten sind für mich keine Kirche. Ich glaube, dass es dort errettete Christen gibt, aber meiner Meinung nach leugnet die Doktrin der 7-Tages-Adventisten klar die Erlösung. Dennoch gibt es dort Menschen, die an Jesus Christus glauben und errettet sind, wie es auch in der katholischen Kirche der Fall ist. Aber diese Menschen sind davon überzeugt, dass sie eine Menge von Geboten einhalten müssen. Sie kämen zum Beispiel nie auf den Gedanken, am Sabbat zu arbeiten. Es gibt aber auch Gesetze, die selbst von diesen Leuten nicht befolgt werden. Eins dieser Gesetze ist, dass man keine unterschiedlichen Fasern mischen darf. Wir alle tragen Textilien aus unterschiedlichen Fasern. Aber was viele gute und nette Christen so sehr konfrontierte, wenn sie vom neuen Bund hörten, war die Frage nach den 10 Geboten. Bis heute ist das eine Diskussion unter den Christen. Reinhard, was ist mit den 10 Geboten? Müssen wir sie befolgen? Ich antwortete ihnen, dass wir die 10 Gebote nicht einhalten müssen. Und ich sage heute noch das Gleiche. Was meine ich damit? Hier werde ich oft missverstanden. Ich habe nie gesagt, dass die 10 Gebote keine Rolle spielen und wir sie einfach übertreten können. Das wäre dumm. Denn da könnte ja jemand kommen und sagen: Du sollst nicht morden, spielt für mich keine Rolle mehr, also bringe ich jemanden um. Im neuen Bund ist das möglich. Ich schrieb sogar in meinem Buch über den neuen Bund über Ungerechtigkeit. Doch ich glaube, seit ich den neuen Bund verstanden habe, dass die 10 Gebote für unser Leben nicht mehr grundlegend sind. Unsere Grundlage ist das, was Jesus durch sein Werk am Kreuz für uns vollbracht hat. Gut, Reinhard, das habe ich verstanden. Aber sollten die 10 Gebote nicht etwas Grundlegendes sein, was wir befolgen? Nein, ich finde nach wie vor, dass kein Christ ein Bild mit den 10 Geboten in seinem Haus hängen haben muss. Denn selbst wenn du nie jemanden tötest, kann es sein, dass du trotzdem niemals deine Schuld, deinen Nächsten ununterbrochen zu lieben, bezahlst. Paulus greift das auf, was Jesus gesagt hatte. Es gibt ein neues Gebot. Liebt einander. Agape ist also eine unaufhörliche Schuld, die wir zahlen müssen. Du wachst mit dieser Sünde auf, du gehst damit durch den Tag, du gehst ins Bett und trägst diese Schuld mit dir. Und am nächsten Morgen ist sie immer noch da. Diese Schuld, sie ist unbezahlbar. Diese Schuld ist der geistliche Ausdruck deines Lebensstils als Christ. Schaut, Paulus schreibt: Wer zu lieben lernt, hat jede Bedingung des Herrn erfüllt. Ich liebe es, wie er es fortführt. Er zählt einige der 10 Gebote auf. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und sagt dann: All diese Gebote können in diesen Worten zusammengefasst werden. Liebt und ehrt einander auf die gleiche Weise, wie ihr euch selbst liebt und achtet. Und dann, wenn ihr mit dieser Agape-Liebe liebt, werdet ihr einander nicht verletzen. Schaut, was wird geschehen, wenn ihr morgens aufwacht und euch sofort bewusst ist, dass ihr diese Schuld habt? Wenn jeder Christ so in seinen Tag starten würde: Ich werde heute die tiefe Liebe Gottes in mich hineintrinken und dann ununterbrochen weitergeben. Wir hatten gerade unser erstes Wochenende der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen hier in Brasilien. Eins unserer Themen ist dabei die Liebe, die Gott für die ganze Welt hat. Aber selbst wenn diese Wahrheit zu 100% wahr ist, kann sie zu selbstsüchtigen Zwecken missbraucht werden. Wisst ihr warum? Auch wenn Gott mir kostenlos diese radikale, selbstlose und unglaublich wunderbare Agape-Liebe gibt, schenkt er sie mir nicht für selbstsüchtige Zwecke. Das würde seiner Agape-Liebe widersprechen. Gott sagt also: Liebe sucht nie das eigene Interesse. Ich gebe den Menschen ihren freien Willen, damit sie mich aus freien Stücken lieben können. In dem Moment, wo ich diese Tatsache für mich verwende: Ich bin geliebt, Gott liebt mich so. Ich meditiere darüber, wie sehr mich Gott liebt. Wo ich mich um mich selbst drehe, habe ich diese Liebe kein bisschen verstanden. Denn in der Agape gibt es nichts Ich-Bezogenes. Wenn ich geliebt werden will, weil ich mich so einsam fühle oder als Kind so schlecht behandelt wurde und so traurig bin, da bin ich, Reinhard, überzeugt, dass ich diese Liebe missbrauche. Dieser Gedanke hat mich schon viele Tränen gekostet, denn die Menschen machen aus dem neuen Bund eine selbstsüchtige Angelegenheit, obwohl der neue Bund eine absolut selbstlose Angelegenheit ist. Die Grundlage des neuen Bundes ist: Du bist hoffnungslos verloren, doch ich habe dafür gesorgt, dass du nicht verloren bist. Die Religion hat uns so sehr zerstört. Dann erkennen wir: Es hängt gar nichts von mir ab, sondern alles von Jesus. Das ist so wunderbar. Aber wir begreifen nicht, dass wir in einer Schuld stehen, solange wir über diese Erde wandeln. Wir müssen diese Agape-Liebe, die wir frei zugänglich erhalten, benutzen und Gott und anderen Menschen zurückgeben. Wir diskutieren über alles Mögliche, wir theologisieren über verschiedene Themen. Aber wir greifen nie den Gedanken auf, dass wir eine Schuld haben und dass diese einzige Schuld ist, unsere Nächsten zu lieben. Paulus sagt: Wenn ihr begreift, dass ihr den ganzen Tag lang eine Schuld zu begleichen habt, nämlich einander zu lieben, dann braucht ihr all die anderen Gebote nicht mehr. Denkt darüber nach. Diese Form der Liebe tut niemandem etwas Böses. Vergesst die Welt, erwartet nicht, dass sich am System der Welt etwas ändert. Gestern unterhielten wir uns hier in unserem Haus über diese Krise zwischen Russland und der Ukraine. Ich äußerte meine Meinung: Wir machen Putin zum bösen Mann und Biden zum guten. Aber sie sind beide böse. Denn solange wir Christen nicht in der vollkommenen Liebe leben, sind wir keine guten Menschen, auch wenn es anders wirkt. Aber Putin marschiert in ein anderes Land ein, er tötet tausende Menschen. Biden hat 2021 viel mehr Menschen getötet. Er kämpfte gegen das Verbot der Abtreibung. Wir urteilen über Menschen, ob sie gut oder böse sind, aber wir begreifen nicht, dass es unsere Schuld ist, einander zu lieben. Und wenn wir nicht in Gottes Form von Liebe leben, ist alles umsonst. Wenn wir uns also der Tatsache bewusst werden, dass wir mit dieser Schuld aufwachen und den ganzen Tag damit leben, können wir nicht mehr auf eine Weise denken oder leben, dass wir unseren Nächsten schaden. Wie Paulus sagt, wer liebt, tut seinem Nächsten nichts Böses. Also, wach morgen früh auf, wie ich es heute erlebte. Oh, ich bin wach, ich habe eine große Schuld zu bezahlen, ich muss jeden Menschen lieben. Ich habe diesen Gedanken heute festgehalten und weiterverfolgt. Das tue ich sehr gerne, denn ich habe gelernt, für meine Gedanken Verantwortung zu übernehmen. Ich gehe nie ins Bett und sorge mich über irgendetwas oder lasse sonstige negative Gedanken zu. Nie. Weil ich die richtigen Gedanken und Überlegungen wähle, wache ich auch mit den richtigen Gedanken auf. Ich weiß, dass das Erste, woran ich denke, wenn ich aufwache, nicht ich bin, sondern irgendetwas, was mit Gott zu tun hat. Ich habe gelernt, mein Herz diesbezüglich zu trainieren. Deine heutige Schuld ist, tu nichts, was irgendjemandem Schaden zufügen könnte. Verlange von anderen nichts, was du nicht bereit wärst zu tun. Wir haben hier ein Auto, das in einen Unfall verwickelt war. Ich sagte, wenn das Auto repariert ist, werde ich es nicht einfach in die Zeitung setzen und verkaufen. Ich könnte das nicht. Das verletzt die Liebe Gottes. Ich muss alles über den Unfall erzählen, wer was repariert hat und so fort. Die Liebe Gottes verlangt das von mir. Das Gesetz der Liebe verlangt von mir, dass ich mich so verhalte. Ich darf nicht einmal daran denken, Vorteile aus meinen Brüdern und Schwestern zu ziehen, denn das würde die Liebe Gottes verletzen. In der Liebe zu leben ist die einzige Möglichkeit für einen Christen zu leben. Überlegt, wie Firmen geführt werden. Wenn wir unsere Beziehungen leben, wir versuchen typischerweise oft, unsere Vorteile daraus zu ziehen. Wir begreifen nicht, dass wahre Liebe nicht einmal den Gedanken daran erlauben würde. Nie, nie, nie. Du stehst in Schuld, zahle sie. Das steht in der Gegenwart. Es ist jetzt. Also, bezahle deine Schuld. Wirst du heute lieben, wie Gott liebt? Wirst du nichts zurückbekommen wollen? Wirklich gar nichts? Wirst du heute deine Schuld bezahlen können? Nein, denn es ist eine fortlaufende Schuld, die niemals völlig bezahlt werden kann. Gestern sagte ich zu einer Person, die mir sehr nahe ist: Ich mag die Worte, ich liebe dich, nicht. Diese Person weinte, weil sie von der Liebe, die ich ihr gezeigt hatte, überwältigt war. Ich sagte, wenn ich zu dir sage, ich liebe dich und ich tue nichts, dann findet meine Liebe zu dir keinen Ausdruck. Johannes sagt deutlich, liebt nicht mit Worten, liebt mit Taten. Es ist also falsch zu sagen, ich liebe dich. Es kann falsch sein. Wenn ich die Worte ausspreche, dann aber keine Taten folgen lasse, die diese Liebe ausdrücken, ist es Heuchelei. Wenn Debbie zu mir sagt, dass sie mich liebt, ist das schön. Aber sie braucht mir das nicht unser ganzes Leben lang zu sagen. Wenn sie mir aber zeigt, dass sie mich liebt, wenn wir einander unsere Liebe erwidern, dann zahlen wir unsere Schuld vor Gott. Wir müssen uns diese Worte nicht andauernd sagen, das ist ein großer Irrtum. Wir müssen diese Liebe im Miteinander leben. Ich sage Daniel schon manchmal, wie sehr ich ihn mag, nicht jeden Tag, nicht jede Woche. Aber ich bezahle meine Schuld, die ich Daniel gegenüber habe, jeden Tag. Die Wahrheit ist, wann auch immer ich mit Daniel zu tun habe, bezahle ich meine Schuld. Solange wir leben, müssen wir diese Schuld anderen gegenüber bezahlen und nicht an uns selbst denken. Es gibt ein wunderbares portugiesisches Wort, das man schlecht übersetzen kann. Es drückt meiner Ansicht nach etwas sehr Tiefes aus. Carente. Meine beste Übersetzung dafür wäre emotional bedürftig. Aber es ist noch tiefer. Schau, wenn du eine Person bist, die emotional bedürftig ist, die immer danach trachtet, von anderen das zu bekommen, was sie erwartet, wirst du Probleme bekommen. Denn statt dass du deine Schuld bezahlst und anderen gibst, bist du ständig damit beschäftigt, andere zu missbrauchen, damit es dir besser geht. Das ist nicht gut. Denn emotional bedürftige Menschen denken nicht einmal daran, ihre Schuld zu bezahlen. Es geht nur um sie selbst und ihre Bedürfnisse. Empfange von Gott, was nur er dir geben kann. Er liebt dich bedingungslos. Bei ihm bekommst du alles, was du brauchst. Niemand hat solch eine tiefe Liebe für dich wie Gott. Lasst uns nicht vergessen, dass wir eine Schuld zu bezahlen haben, solange wir auf dieser Erde leben. Daran müssen wir uns auch erinnern, wenn andere auf uns zukommen und von uns verlangen, dass wir sie lieben. Wir tun niemandem Gutes, wenn wir uns manipulieren lassen. Wenn du der Manipulation einer emotional bedürftigen Person nachgibst, fütterst du die Eros-Liebe. Das ist gefährlich. Außerdem fordert solch eine Person all deine Aufmerksamkeit und hindert dich so daran, deine wahre Schuld zu bezahlen. Denk darüber nach. Lebe mit deiner Schuld, jede einzelne Person, der du heute begegnest, mit Gottes Liebe zu lieben. Das ist deine Schuld. Erlaube niemanden, dich zu manipulieren. Denn wenn eine Person dich manipuliert, kannst du deine Schuld an andere nicht mehr bezahlen, weil du für einen Menschen eingenommen wirst. Also, lasst uns unsere Schuld bezahlen. Beten wir. Jesus, ich bin so dankbar, dass niemand seine Liebe mir gegenüber so gezeigt hat wie du. Niemand. Du hast dein Leben gegeben, als ich noch dein Feind war. Du hast mich bedingungslos geliebt. Du hast mir tiefe Liebe völlig unverdient gegeben. Ich habe begriffen, dass ich eine Schuld trage. Ich soll dich und die Menschen lieben. Heiliger Geist, ich bete, dass du mich heute als mein Lehrer daran erinnerst, dass ich meine Schuld bezahle. Heiliger Geist, wir wünschen uns, dass du uns erinnerst, denn das hilft uns. Wir danken dir, dass wir mit dieser unbezahlbaren Schuld leben dürfen, denn so wird die ganze Welt sehen und erkennen, dass wir deine Jünger sind. Sprecht mir nach, wenn ihr mögt. Jesus, ich begreife, dass ich eine dauerhafte Schuld habe. Jede Person, die mir begegnet, bedingungslos zu lieben. Ich entscheide mich, diese Schuld gewissenhaft zu bezahlen. Ich möchte das zu meinem größten und höchsten Lebensziel machen. Heiliger Geist, durch dich wurde die heilige Liebe in mein Herz ausgeschüttet. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich kein selbstsüchtiges Leben führe, sondern ein Leben, in dem ich meine Schuld bezahle. Ich danke dir. Amen.